Wenn er Brüste hätte, sagte kürzlich ein Bekannter von mir und verdrehte schwärmerisch die Augen. Oh, wenn er Brüste hätte, dann würde er andauernd an diesen herumspielen, den ganzen Tag. Ob wir Frauen denn nicht dadurch im Alltag stark abgelenkt seien, ob wir nicht den ganzen Tag heimlich daran herumkneten würden, ob wir wollten oder nicht? Der Mann hat natürlich recht. Natürlich wollen alle Frauen immerzu an ihren fabelhaften Brüsten herumfummeln, daran herumwalken wie an zwei rohen Brötchenteigbatzen. Was könnte herrlicher sein? Das ist auch der Grund, weshalb Frauen in den vergangenen Jahrhunderten nicht so viel zustande gebracht haben. Stichwort Karriere. Wie soll man auch ein Studium abschließen, wenn man die herrlichsten Spielzeuge vor der Nase hat? Es heißt, Marie Curie war clever und habe bei der Arbeit ein extrem sperriges Korsett getragen, das sie an der Fummelei gehindert hat. Das war ihr Glück. Die chemischen Elemente Polonium und Radium wären sonst bis heute nicht entdeckt.